Es ist 20 Jahre her, dass George Taboris Voyeur zur Ursendung kam. Ein Zitat aus einer damaligen Pressenotiz. George Taboris Hörspiele haben schon immer Höhepunkte markiert, hohe Maßstäbe für das Genre gesetzt. Nur auf den ersten Blick kann es daher verwundern, dass der renommierte Theatermann für seine erst 1978 gestartete Hörspielarbeit mit dem Großen Berliner Kunstpreis 1981 ausgezeichnet wurde. Dabei ist das Stück Der Voyeur merkwürdigerweise die erste spezielles Hörspiel verfasste Arbeit des Dramatikers. Die drei vorigen, Weißmann und Rotgesicht, Die 25. Stunde, Mutters Courage, waren ursprünglich Erzählungen oder Theaterstücke. Mittlerweile, Tabori feierte im Mai seinen 88. Geburtstag, ist beinahe jede seiner epischen und dramatischen Arbeiten auch als Hörspiel in der Regie von Jörg Janings bekannt geworden. Eine inspirierte und freundschaftliche Zusammenarbeit, die mit den Schauspielern des von Tabori gegründeten Bremer Theaterlabors begann. Mit all den Auszeichnungen im Hintergrund, Dramatiker- und Kunstpreise, Georg-Büchner-Preis, Peter-Weiß-Preis, Verdienstkreuze und Ehrenmedaillen, internationale Radiopreise, erstaunt es manchmal, dass sich an den Debatten über Taboris Kunst und Können, darüber, was wie gesagt werden darf und was zu gewagt erscheint, wenig geändert hat. George Tabori trifft auch noch mit seinen älteren Stücken den Nerv unserer Gesellschaft, die, so heißt es im Stück, ihr schlechtes Gewissen vor sich herträgt und sich damit zu den Guten rechnet. Die Weißen meinen, je schlechter ihr Gewissen, desto besser sind sie. Der christliche Trugschluss. O Himmel, was würde geschehen, wenn man uns dieses Leiden am schwarzen Leiden nähme? Wir würden zu Schuften werden, die wir in Wirklichkeit sind. Taboris Protagonist, Dreifuß, wollte ein Wohltäter sein. Der Lebensplan misslingt. Er zieht Schuld auf sich.